7654321. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hier ist MMA Radio, mein Name ist Ricky und endlich ist mal wieder richtig was los in der UFC. Die letzten Ausgaben waren ja eher kürzer, das lag natürlich daran, dass es nicht allzu viel zu berichten gab. Das hat sich in den letzten Tagen wirklich radikalst verändert. Jetzt gibt es jede Menge zu berichten und ich will eigentlich gar nicht lange drum rumschwafeln. Erstmal das Übliche, folgt MMA Radio auf Twitter unter @mmaradio.de. Sucht MMA Radio auf Facebook, einfach nach MMA Radio suchen, so einfach ist das, dann auf Gefällt mir klicken, bewertet MMA Radio auf iTunes, am besten mit 5 Sterne, das sorgt dafür, dass MMA Radio einfach ein bisschen bekannter wird und bei neu und beachtenswert auftaucht und auch in den Charts so ein bisschen nach oben klettern kann. Schickt Themenvorschläge oder Fragen an mmaradio@nonpg.de. Ihr könnt natürlich auch in die diversen Kommentarfelder auf YouTube, auf mmaradio.de, auf dem Cyborg oder sonst wo, eben da, wo MMA Radio erscheint, kommentieren und da eure Fragen reinschreiben und Themenvorschläge natürlich auch. Und ihr könnt natürlich auch einen Tweet schicken oder auf Facebook mir eine Nachricht zukommen lassen. Wie gesagt, es ist jede Menge passiert in den letzten Tagen, deswegen möchte ich auch gleich beginnen und gar keine Zeit verschenken mit dummem Geschwafel. Los geht's mit Conor McGregor, der sich nach 6 Wochen Abstinenz, muss man ja sagen, wieder auf der großen Bühne gezeigt hat. Es gab eine Pressekonferenz mit Conor McGregor. Das Ganze ist natürlich dafür da, um jetzt so ein bisschen Ultimate Fighter 22 zu hypen. Und es gab ein paar interessante Aussagen von Conor McGregor. Das Wichtigste fasse ich jetzt mal zusammen. Zum einen hat er sich natürlich zum Kampf gegen Jose Aldo bei UFC 194 geäußert. Er hat uns verraten, dass Jose Aldo am Set von Ultimate Fighter 22 war. Und jetzt fragt man sich, was ist da passiert? Und Conor hat schon gespoilert, er hat gesagt, er ist hingegangen zu Jose, hat ihm die Hand geschüttelt und er wollte ihm auch keine Angst machen oder so und wollte ihn fast schon knuddeln. So leid tat ihm Jose Aldo und am liebsten hätte er ihn in den Arm genommen und hätte ihm gesagt, du brauchst keine Angst haben, es ist bald vorbei und dann kannst du wieder zurück in dein normales Leben. Also das ist schön, finde ich, von Conor McGregor, aber jeder, der Conor McGregor kennt und seine Aussagen kennt, der weiß natürlich, wie er es meint. Und er hat außerdem noch verraten, dass er Jose Aldo jetzt in den Ruhestand prügeln möchte. Also wenn er Conor McGregor, Jose Aldo bei UFC 194 besiegt, geht er davon aus, dass Jose danach die Karriere beendet und er hofft, auch deshalb, dass Jose Aldo überhaupt antritt bei UFC 194, da macht Conor McGregor immer noch ein kleines Fragezeichen dahinter. Und mal gucken. Ja, also auch ich würde mich nicht wundern, sollte sich einer der beiden verletzen. Es gibt manchmal so Kämpfe, die nie zustande kommen. Warum auch immer. Und ich hoffe, dass es nicht bei McGregor gegen Aldo genauso ist. Ich würde mir es wirklich wünschen, dass wir bei UFC 194 dann endlich den großen Payoff bekommen, sozusagen. Außerdem hat sich Conor so ein bisschen zu seiner Zukunft gemeldet oder geäußert und meinte, ich will jetzt mal abwarten, wie der Kampf zwischen Frankie Edgar und Chad Mendes ausgeht. Sollte Frankie Edgar gewinnen, dann kann sich Conor McGregor gut vorstellen, nochmal einen Kampf in der Featherweight Division zu bestreiten und zwar natürlich gegen Frankie Edgar. Sollte allerdings Chad Mendes gewinnen, sieht Conor McGregor keinen Grund, weiter in der Featherweight Division zu bleiben. Und möchte dann hoch ins Lightweight. Ja, er möchte dann Jagd auf Rafael dos Anjos machen oder Donald Cerrone, je nachdem, wer den Titel hat. Und Conor geht davon aus, dass er auch die Lightweight-Division, Otto und Conor, zerstören wird. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wie sich Conor McGregor in der Lightweight Division schlagen würde. Jeder weiß, dass Conor Probleme hat, oder nicht Probleme hat, aber immer einen ziemlich harten Weightcut hat vor seinen Featherweight-Kämpfen. Und es gibt nicht wenige, die sagen, ja, wenn man so extreme Weightcuts hat, schadet das dem Kämpfer eher, als dass es ihm was nützen würde. Und vielleicht sehen wir sogar noch einen besseren Conor McGregor in der Lightweight Division. Muss man mal abwarten, ob es dann dazu kommt. Es könnte natürlich auch immer noch sein, dass die UFC sagt, ah, wir würden den guten Conor doch gerne jetzt hier in der Featherweight Division erstmal vermarkten. Unter Umständen gegen Frankie Edgar, Max Holloway, auch der Name schwebt immer noch im Raum rum. Man kann mit Sicherheit auch argumentieren, dass Chad Mendes nochmal eine Chance verdient hätte mit einem kompletten Camp. Müssen wir mal gucken, wie sich das dann entwickelt. Wenn ich bei Chad Mendes bin, bleibe ich natürlich auch sozusagen im Team Alpha Male mit der nächsten Nachricht. Und auch die stammt noch von der Pressekonferenz von Conor McGregor Mitte dieser Woche. Und zwar hat Conor McGregor so ein bisschen ja gestichelt im Hause Team Alpha Male, muss man sagen. Denn Conor hat so ein bisschen die Beziehung zwischen Dillashaw und Roy Faber in Frage gestellt. Conor McGregor meinte, ja, Mensch, Uriah, ich hab's dir ja schon bei Ultimate Fighter gesagt, dieser TJ Dillashaw, das ist eine Schlange. Das ist eine Schlange. Du glaubst zwar, das wäre ein Kumpel von dir, weil du TJ Dillashaw aus der Highschool sozusagen direkt rekrutiert hast, zu Team Alpha Male geholt hast und zum Champion gemacht hast, aber das ist ein falscher Hund, sagt Conor McGregor. Irgendwann wird er dir das Messer in den Rücken rammen und wird dich sozusagen im Stich lassen und auslachen. Und das Interessante daran, also klar, Trash-Talk von Conor McGregor haben wir schon oft genug gehört und ist auch unterhaltsam, auch hier die ganzen Geschichten könnt ihr euch angucken auf YouTube. Alle unterhaltsam, wirklich, auch wenn es eine Stunde lang ist, es wird einem nicht langweilig dabei. Dennoch war für mich das Interessante die Reaktion von Uriah Faber, der nun wirklich auch keiner ist, der auf den Mund gefallen ist und immer einen coolen Spruch auf den Lippen hat. Der saß fast mit versteinerter Miene auf dem Sofa und hat kaum gewusst, wie er auf diese Äußerung von Conor McGregor reagieren sollte. Er hat zwar dann so ein bisschen gelacht, aber man hat schon so gemerkt, ah, vielleicht hat Conor McGregor hier einen wunden Punkt erwischt beim guten Uriah Faber. Wir wissen ja alle, dass TJ Dillashaw Titel und seinen Erfolg so ein bisschen Dwayne Ludwig zuschreibt und er auch weiterhin mit Dwayne Ludwig zusammenarbeitet. Die Beziehung zwischen Uriah Faber und Dwayne Ludwig ist nicht die allerbeste, das war ja auch der Grund, warum Dwayne Ludwig dann Team Alpha Male verlassen hat. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Uriah Faber da immer noch ein bisschen angepisst ist, dass TJ Dillashaw und Dwayne Ludwig jetzt so das ganze Lob ernten für eine Arbeit, die mit Sicherheit auch Uriah Faber zuzuschreiben ist. Er hat dafür gesorgt, dass diese jungen Talente, diese jungen Wrestler ein Zuhause haben und unbeschwert trainieren können. Und er sieht sich da, glaube ich, ich weiß es nicht, ich interpretiere das jetzt einfach mal, schon so ein bisschen übergangen, auch im ganzen Presseecho. Also ich glaube, dass er seinen Stellenwert an TJ Dillashaws Titelgewinn höher einschätzt als Dwayne Ludwigs Stellenwert. Wer jetzt nun dann wirklich ja mehr oder weniger dafür gesorgt hat, dass TJ nochmal diesen Leistungssprung machen kann, ist natürlich für uns Außenstehende schwer zu beurteilen. Allerdings, was ich sehe, ist halt, dass er ein extrem guter Striker geworden ist. Und da ist natürlich dann Dwayne Ludwig der Fachmann, sage ich jetzt mal. Dennoch, cleverer Schachzug von Conor McGregor hier, Uriah Faber, ich glaube, bei Fox Sports One war es ein bisschen bloßzustellen und öffentlich mal das anzusprechen, was, glaube ich, viele sich schon gedacht haben. Also ich glaube, dieses Thema geht dem ein oder anderen UFC-Fan schon länger durch den Kopf. Dann gibt's gute Nachrichten aus dem Hause Lawler. Robbie Lawler braucht keine OP. Letzte Woche haben wir ja erfahren, dass sich Robbie Lawler im Camp zum Carlos Condit-Kampf am rechten Daumen verletzt hat. Er fällt jetzt zwar, ich glaube, einen Monat aus, aber er muss nicht operiert werden und es wurde ja auch schon gerüchtet, dass der Kampf zwischen Lawler und Condit einfach auf UFC 195 verschoben wird und das wurde mittlerweile auch bestätigt. Robbie Lawler trifft also jetzt auf Carlos Condit bei UFC 195 und das Ganze Jetzt habe ich mich selber, mir einen Knoten in den Kopf geredet. Also, Robbie Lawler trifft bei UFC 195 am 2.1. in Las Vegas auf Carlos Condit. Im Endeffekt wurden also die beiden Main Events von UFC 193 und 195 getauscht, genau. Und wir sehen also Robbie Lawler gegen Carlos Condit am 2.1. Travis Brown, auch diese News hatte ich, glaube ich, letzte Woche dabei, dass seine vorläufige Suspendierung zurückgenommen wurde. Auch Travis Brown hat sich in Form seines Managers zu Wort gemeldet und meinte, er möchte gern im November bzw. Dezember wieder kämpfen. Hat auch schon einen Gegner, und zwar Matt Mitrione. Also das ist zwar jetzt noch nicht bestätigt, es liegt wohl noch an Joe Silva, der dem Ganzen zustimmen muss, aber Travis Brown und Matt Mitrione haben Bock auf diesen Kampf und ja, ich hätte auch Bock auf diesen Kampf. Macht für mich Sinn. Beide zuletzt zwar mit einer Niederlage, davor allerdings mit guten Performances und ja, ich hätte Bock auf diesen Kampf. Travis Brown gegen Matt Mitrione, Joe Silva, make it happen. Dann haben zwei Kämpfer ihre Karriere beendet. Ich beginne erstmal mit dem, ich hoffe, er sieht es mir nach, unbedeutenderen Namen. Sam Stout beendet mit 31 Jahren seine MMA-Karriere, nicht nach 31 Jahren, das wäre natürlich auch wirklich eine große News gewesen. Sein Rekord war 20-12 und ein Unentschieden, genau. Und ja, jetzt hängt er die Handschuhe an den Nagel und der aus meiner Sicht größere Name, der diese Woche seine Karriere beendet hat, vielleicht nicht ganz so überraschend, aber dennoch der größere Name, ist natürlich Big Nog. Minotauro Nogueira beendet nach 17 Jahren seine MMA-Karriere. 99 ging es los, bis 2008 war er eigentlich durchgehend immer einer der Top 3 MMA-Fighter. Also eine absolute Legende, anders kann man es nicht sagen. Sein Rekord 34-10. Ein Unentschieden, ein No-Contest und ja, ein ganz, ganz großer Tritt ab, muss man sagen. Er war natürlich in den letzten Jahren nicht mehr der Minotauro, den wir, sag ich mal, jetzt noch aus den großen Pride-Zeiten kannten. Aber er wird immer eine Riesenlegende bleiben in diesem Sport, gar keine Frage. In Zukunft wird er bei UFC Brasil so ein bisschen, ja, Talent-Scouting machen und eine ähnliche Position einnehmen wie zum Beispiel Forrest Griffin oder so, ja, also wird halt von der UFC noch so ein bisschen gepampert, sagen wir jetzt mal. Was haben wir dann noch? Holly Holm, genau, da gibt's Neuigkeiten, die bereitet sich intensiv auf ihren Kampf gegen Ronda Rousey vor und hat sich jetzt einen wirklich großartigen Kämpfer als Trainingspartner dazugeholt, nämlich John Jones. John Jones wird also Holly Holm helfen, und wird ein paar Tipps geben, wie man Ronda Rousey denn besiegen könnte. John Jones hat auch schon Andre Orlovsky geholfen im Vorfeld zum Travis Brown Kampf und der Jackson Winklejohn Striking Coach Brandon Gibson hat verraten, dass sich John Jones wohl sehr, sehr gut entwickeln würde. Er wirkt erwachsener als noch vor ein paar Monaten und fungiert fast schon als Mentor für viele Jungs im Gym. Und man ist wirklich sehr begeistert von der Entwicklung, die John Jones zuletzt genommen hat. Und er wird, wie gesagt, ein großer Bestandteil des Camps für Holly Holm sein und mit Sicherheit dafür sorgen, dass Holly vielleicht den ein oder anderen überraschenden Kick auspacken könnte oder überhaupt Move. Also ich bin mal gespannt, was uns da erwartet, Mensch. Aber für Holly Holm ist es mit Sicherheit gut. Dann auch eine Riesen-News aus meiner Sicht. Vitor Belfort verlässt die Black Zillions. Vitor Belfort war ja einer der Mitbegründer der Black Zillions und hat das Team jetzt verlassen, will bei Jackson Winklejohn in Albuquerque anheuern. Da gibt's bislang noch kein, ja, endgültige oder gibt's bislang noch keine endgültige Entscheidung. Ich habe mal gelesen, dass es bei Jackson Winklejohn wirklich so abläuft, dass alle Kämpfer zustimmen müssen, wenn ein neues Teammitglied aufgenommen werden soll. Und ich gehe davon aus, dass man ja an dem Wochenende das einfach noch nicht hinbekommen hat, weil vielleicht sich gerade die meisten auf den Mighty Mouse Kampf konzentrieren. Andrei Arlovski kämpft und also ich meine natürlich John Dodson, der gegen Mighty Mouse kämpft und bei Jackson Winklejohn trainiert. Andrei Arlovski kämpft. Jackson und Winklejohn sind beide in Las Vegas. Also vielleicht hören wir dann nächste Woche mehr zu diesem Thema. Ich habe mir das, ich will nicht sagen gedacht, aber ich habe mich schon gewundert, weil ich habe letzte Woche ein Interview mit Luke Rockeholde gehört Und da hat er verraten, dass er ab und zu bei den Black Zillions mit Henry Hooft zusammen trainiert. Und da habe ich mir gedacht, what? Luke Rockehold trainiert im Gym von Vitor Belfort? Das kann doch überhaupt nicht wahr sein. Und so ist es natürlich nicht. Also es ist ja auch nicht das private Gym von Vitor Belfort, aber er ist halt einfach ein großes oder ein großer Bestandteil der Black Zillions gewesen. Und da habe ich mir wirklich schon so ein bisschen gedacht, Mensch, wenn der Luke Rockehold da mittrainiert, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Und zack, eine Woche später erfährt man, dass Vitor Belfort die Black Zillions verlässt. Was haben wir hier noch? Ronda Rousey, auch das ist eine schöne Story. Das ist eine riesen PR-Nummer von Ronda Rousey, die einfach mal so aus der Lameng zaubert, muss man fast schon sagen. Und zwar wird Ronda Rousey am 11.12. mit einem Marine auf den Marine Ball gehen. Das muss eine Riesennummer sein bei den Marines. Ich habe keine Ahnung, also das ist jetzt nicht irgendwie nur so eine Schülerkaserne oder so, sondern da geht's wohl richtig rund. Die Geschichte ist eigentlich das, was das Ganze so interessant macht. Es gibt einen Marine, dessen Name mir jetzt leider nicht mehr einfällt, aber der hat ein tolles Video gepostet, dass er halt Ronda Rousey ziemlich geil findet und gerne mit ihr auf diesen Marine Ball gehen würde. Dann hat sich TMZ gedacht, Mensch, da lauern wir der Ronda doch mal vor dem Gym auf und konfrontieren sie damit. Und das hat auch funktioniert und Ronda hat gesagt, ja, eigentlich sollte ich ja am 2.1. kämpfen, aber der Kampf wurde verschoben, wurde vorverlegt. Deswegen habe ich am 11.12. Zeit. Ja, mach mal. Dann gehe ich mit dem Typen aus, der muss aber noch gucken, dass meine drei Freundinnen auch irgendwie ein Date bekommen und dann rocken wir das Haus. Und ja, einfach eine geile Nummer von Ronda Rousey. Müsste sie nicht machen, klar. Aber ich nehme mir das ab, dass sie das wirklich gerne macht und einfach diesem Typen eine Freude machen will. Und wie gesagt, ist eine riesen PR-Nummer, die, glaube, wirklich nicht irgendwie fungiert ist, sondern einfach so entstanden ist. Gefällt mir. Ja, sehr, sehr gut. Übrigens, kleiner Hörtipp. Ronda Rousey war zu Gast bei Joe Rogan diese Woche. Joe Rogan Experience, der Podcast, wird der ein oder andere von euch bestimmt schon mal gehört haben. Kann man sich gerne mal anhören. Nicht so sehr wegen Ronda Rousey, sondern wegen ihrem Trainer, Edmund Tavarian, den ich wirklich großartig finde. Das ist ein Mensch, dem könnte ich stundenlang zuhören. Den finde ich phänomenal. Also der ein oder andere Podcaster, der könnte sich vielleicht mal vornehmen, den für 3-4 Stunden zu interviewen. Das würde ich toll finden. Wenn wir bei Ronda Rousey sind, dann kann ich auch gleich über Betsy Cohea sprechen. Von der haben wir ja jetzt schon länger nichts mehr gehört. Böse Zungen behaupten, ihr wurde das Maul gestopft. Die hat sich aber jetzt dann dennoch zu Wort gemeldet und hat bekannt gegeben, dass sie für ihr nächstes Camp Brasilien verlassen wird und gerne bei AKA mittrainieren würde. Auch da gibt's noch kein grünes Licht von AKA, beziehungsweise keine öffentliche Äußerung zu diesem Thema. Aber Betsy Cohea will also in die USA und bei AKA trainieren mit Cain Velasquez und natürlich Luke Rockhold, da ist er wieder, und dem Light Heavyweight Champ DC Daniel Cormier. Und Betsy Cohea hat sich auch schon so ein paar Gegnerinnen ausgesucht, gegen die sie als nächstes gerne kämpfen würde. Misha Tate und Sarah Kaufman sind da die Namen, die gehandelt werden. Müssen wir mal gucken, für wen sich die UFC letzten Endes entscheidet. Dann gibt's einen Namen, ich weiß nicht, neue UFC-Fans werden den vielleicht noch gar nie gehört haben. Michael McDonald ist wieder fit. Michael McDonald mit Sicherheit also bekannt geworden durch seinen Titelkampf gegen Hendon Barrow in London vor ein paar Jahren. Dann auch gegen Roy Faber einen großen Kampf gehabt, den er verloren hat. Ist wieder da, hat eine ganz, ganz langwierige Handverletzung gehabt. Rechts hat er Probleme bekommen und hofft jetzt, dass er Ende des Jahres wieder mit einem Kampf sich der Öffentlichkeit präsentieren kann, aber er hat keine Probleme mehr und ist einsatzfähig. Also das wäre doch auch nochmal was für UFC 194, Michael McDonald damit auf die Karte zu setzen oder von mir aus für das Ultimate Fighter Finale einen Tag davor. Ja, ich fand Michael McDonald immer großartig und habe mich schon so ein bisschen geärgert, dass er so lange ausfällt. Vielleicht wäre das ein guter Gegner für Aljamain Sterling, der ja seit Ewigkeiten auf den Gegner wartet. Auch das ist vielleicht eine kurze News, die man hier mit reinnehmen muss. Aljamain Sterling ist im Bantamweight auf Platz 7 gerankt und muss nebenbei noch als Lehrer arbeiten. Holy fuck. Finde ich völlig abartig. Dass ein UFC-Fighter, der auf Platz 7 gerankt ist, nicht genügend Geld verdient, um sich nur aufs Kämpfen zu konzentrieren. Nee, er muss nebenbei noch als Lehrer arbeiten. Völlig verrückt. Völlig verrückt, diese UFC-Welt. Und wenn wir schon bei Aljamain Sterling sind und natürlich dem großartigen Team von Ray Longo, Dann ist der Sprung zu El Aya Quinta nicht weit. Da gab es ja vor ein paar Monaten auch mal die Befürchtung, dass er eine Knie-OP braucht. Es hieß sogar, dass die Karriere bedrohend sein könnte. Jetzt gibt's leichte Entwarnung. Das rechte Knie muss nicht operiert werden. El Aya Quinta wird jetzt eine 6-wöchige Stammzellentherapie über sich ergehen lassen und hofft dann auf ein Comeback im Januar. Würde da gern gegen Benil Dariush kämpfen. Und ich hoffe, dass alles gut geht. Ich bin ja großer El Aya Quinta-Fan und würde mich freuen, ihn im Januar wiederzusehen. Und gerne auch gegen Benil Dariush, warum nicht? Dann gab es jede Menge, es sind 3 an der Zahl, neue Fights für UFC 194. Zum einen Max Holloway gegen Jeremy Stephens. Der Kampf lag mehr oder weniger auf der Hand. Holloway, der natürlich zuletzt Charles Oliveira besiegt hat, beziehungsweise Oliveira sich ja im Kampf verletzt hat. Jeremy Stephens besiegte Dennis Bermudez als letztes, beeindruckende Performance, kann man nicht anders sagen. Außerdem für UFC 194 bekannt gegeben, Damien Maia gegen Gunnar Nelson. Ja, ja, schöner Kampf, kann man nicht anders sagen. Wird vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen lame werden. Ich denke, dass sich das Ganze viel auf dem Boden abspielen wird. Gunnar Nelson hat auch auf Twitter schon geschrieben, endlich mal einer, den man umarmen kann. Also, ja, es könnte ein Jiu-Jitsu-Feuerwerk werden. Mal gucken, ob alle mit diesem Kampf zufrieden sind. Uriah Faber hat auch einen Kampf für UFC 194 bekommen. Er trifft auf Frankie Saints. Die UFC, jedenfalls via Twitter-Account, dreht ziemlich am Rad für diesen Kampf. Also, ja, ich sag mal, abwarten. Ja, man muss reichen, abwarten. Dann gibt es auch ein Gerücht, das muss man ja erwähnt haben. Es gibt das Gerücht, und ich betone nochmal, es ist nur ein Gerücht, ja, man hört das so in diversen Foren, dass Bigfoot Silva nicht nach Melbourne reisen wird, um da auf Mark Hunt zu treffen, denn ein anderer Riese wird nach Melbourne reisen, nämlich Fedor Emelianenko. Ja, dieses Gerücht hält sich in den letzten, ja, ich sag mal so 4 bis 5 Tagen relativ hartnäckig. Deswegen habe ich es jetzt hier auch mal mit reingenommen. Ich lehne mich jetzt sozusagen weit aus dem Fenster, weil ich gucke eigentlich schon, dass ich, wenn ich mal Gerüchte mit reinnehme, Sachen mit reinnehme, die relativ sicher sind. Und hier, das ist jetzt hier wirklich eine Nummer, keine Ahnung, ob die stimmt. Aber wie gesagt, seit 3, 4, 5 Tagen liest man das in diversen Foren und auf Twitter. Mark Hunt gegen Fedor in Melbourne. Das wäre natürlich Wahnsinn. Gar keine Frage. Überhaupt gar keine Frage. So, was haben wir sonst noch hier? Dann kommen wir schon zu UFC 191. John Dodson hat sich im Vorfeld zu UFC 191 nochmal bemerkenswert zu Wort gemeldet. Er ist nämlich unbeeindruckt von TJ Dillashaw. Er hat gesagt, er hat TJ Dillashaw bereits zerstört. Ja, und zwar nicht irgendwie jetzt hier durch Wrestling oder sonst irgendwas, nee, da, wo er am besten war. John Dodson sagt, TJ konnte rumtänzeln und rumhampeln, aber er konnte mich nicht besiegen. Und aus Sicht von John Dodson ist TJ Dillashaw nur dann gut, wenn er dich gegen den Käfig drücken kann. Dann kann er seine Kombos auspacken, aber wenn du dagegen drückst und selber Druck halt gegen TJ Dillashaw aufbaust, dann hat er da so seine Probleme. Ich denke, TJ Dillashaw hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt im Vergleich zum John Dodson-Kampf vor ein paar Jahren. Außerdem meinte John Dodson, dass TJ Dillashaw und Demetrius Johnson ihn frustrieren und langweilen würden. Also bei Demetrius Johnson, ja, kann ich nachvollziehen, aber TJ Dillashaw langweilt mich jetzt nicht so sehr, lieber John Dodson. Also das ist eher genau andersrum. Den schaue ich mir sehr, sehr gerne an. Und ja, Dodson macht einen ziemlichen Dicken macht der, muss man ganz ehrlich sagen. Also anders kann ich hier überhaupt nicht zusammenfassen. Außerdem meinte er noch, er hätte Hennen Burrow in der ersten Runde platt gemacht und TJ Dillashaw hat 4 Runden gebraucht, um Hennen Burrow zu besiegen. Also ich weiß nicht, manchmal, wenn ich mir das jetzt selber wieder so durchlese, das wirkt überhaupt nicht wie eine Aussage von John Dodson. Aber ja, auch beim Conference Call hat er den ein oder anderen Spruch rausgehauen, wo ich mir dachte, ja, Mensch, John Dodson, alte Hundelunge. Gut, dann kommen wir, wie gesagt, zu UFC 191, ganz konkret, kleine Preview hier von mir. Der Main Event, natürlich klar, Demetrius Johnson gegen John Dodson. Letzte Woche habe ich noch gesagt, ich habe überhaupt keinen Bock auf diesen Kampf. Jetzt muss ich mittlerweile sagen, habe ich schon Bock auf diesen Kampf, weil aus meiner Sicht John Dodson schon die größte Gefahr für Demetrius Johnson in dieser Gewichtsklasse darstellt. Die Frage ist, welchen John Dodson sehen wir? Den vor der Verletzung oder den nach der Verletzung? Ich glaube, John Dodson hätte es gut getan, nochmal 1, vielleicht sogar nochmal 2 Kämpfe vor diesem Titelkampf zu bekommen und sich einfach ja wieder in so einen gewissen Rausch zu kämpfen. Seine letzte Performance gegen Zach Makowski hat uns allen nicht gerade also das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, sondern hat uns eher ein bisschen enttäuscht. Und ja gut, Demetrius Johnson hat halt einfach das Problem gehabt in seinen letzten Kämpfen, dass die Gegner nicht ebenwürdig waren. Ja, Chris Carriasso, Horiguchi, Ali Bagotinov, das waren dann alles Leute, die mindestens ein Level unter Demetrius Johnson waren, manche sogar zwei. Also das war natürlich das Problem. Deswegen war es schwierig, glaube ich, auch Demetrius Johnson-Kämpfe abzufeiern, weil die Dramatik so ein bisschen gefehlt hat. Das könnte in diesem Kampf ganz, ganz anders sein. Ich gehe trotzdem davon aus, umso länger der Kampf geht, umso eher gewinnt ihn Demetrius Johnson. Ich kann nicht ausschließen, dass John Dodson Demetrius Johnson K.O. schlagen wird. Aber tendenziell glaube ich, dass Demetrius Johnson sich deutlich weiterentwickelt hat, als John Dodson das getan hat. Und vermutlich wird das hier auch also wirklich uns gezeigt werden von Demetrius Johnson, dass John Dodson eben nicht mithalten kann mit einem Demetrius Johnson. Anders kann ich es gar nicht sagen. Ich bin interessiert daran, wie sich der Kampf entwickelt. Also ich habe jetzt doch mehr Lust auf diesen Kampf, als ich dachte. Und ja, doch, ja, ist endlich mal ein Flyweight-Kampf, der mich fast schon anmacht, muss man sagen. Dann Andrei Arlovski gegen Frank Mir, auch das ist interessant, klingt natürlich wie ein Kampf von vor 10 Jahren oder so, ist aber dann wirklich relevant für die Heavyweight-Division. Ich kann mir gut vorstellen, dass Andrei Arlovski vielleicht einen Titelkampf bekommt, sollte er Frank Mir besiegen, aufgrund dessen, dass der Titelkampf zwischen Cain Velasquez und Fabricio Werdum ja erst im Februar, vielleicht sogar erst im März stattfinden wird, könnte es natürlich auch sein, dass Andrei Arlovski vorher nochmal kämpfen muss, gar keine Frage. Für Frank Mir geht es, glaube ich, hier noch nicht um eine Titelchance. Sollte er tatsächlich Andrei Arlovski besiegen, braucht er mindestens nochmal einen, wenn nicht sogar zwei Kämpfe, um hier Ansprüche anmelden zu können. Ich gehe aber davon aus, dass Andrei Arlovski leichte Vorteile haben wird, gerade was das Striking angeht. Wenn es dann zum Boden geht, ja, schwierig. Also auch da glaube ich, klar, Frank Mir, ich glaube mit den meisten Submission-Siegen eines Heavyweights in der UFC und so, alles gar keine Frage. Aber ich glaube, dass Arlovski davor, also gerade was das Striking angeht, was das Clinching angeht und so, dass Andrei Arlovski da überall besser ist als Frank Mir. Auch was das Wrestling angeht, glaube ich, dass Arlovski besser ist als Frank Mir. Eigentlich ist das ein Kampf, den Arlovski gut gewinnen kann, behaupte ich jetzt mal. Aber es sind halt Heavyweights und man hat gesehen, wenn Frank Mir 7,5 Meter ausholen kann, dann schlägt er auch große Jungs K.O. Aber so einfach wie gegen Joe Duffy wird es natürlich nicht werden gegen Andrei Arlovski. Also ich glaube nicht, dass Frank Mir dazu kommen wird, wirklich so weit ausholen zu können, ohne Todd Duffy heißt der Typ natürlich, so weit ausholen zu können, ohne vorher von Andrei Arlovski getroffen zu werden. Also ja, ich denke, Andrei Arlovski wird sich hier ganz gut präsentieren. Anthony Johnson gegen Jimmy Manua. Bei Jimmy Manua mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, denn der hat sich das Kreuzband gerissen, der hat sich im Endeffekt alles gerissen, was man sich im Knie reißen kann. Und das ist noch gar nicht so lange her. Das war nach dem Kampf gegen Jan Blachowicz, als er das im Oktagon erzählt hat. Der Kampf war am 11. April. Jetzt weiß man, dass so ein Kreuzbandriss also schon mal ein halbes Jahr dauert. Ja, dann merken wir, okay, wir sind jetzt im September, also bis Oktober fällt man normalerweise auf jeden Fall aus mit einem Kreuzbandriss. Vielleicht ging es einfach zu schnell für den guten Jimmy Manua. Jetzt würde ich jedenfalls sagen, also nach so einer schwerwiegenden Verletzung schon 5 Monate später wieder gegen so einen Typen wie Anthony Johnson im Oktagon zu stehen, das ist eine Ansage. Und eine Ansage wird natürlich auch sein, wie Anthony Johnson sich nach seiner Niederlage gegen Daniel Cormier präsentiert. Ist er da vielleicht ein bisschen angeknackst im Kopf und hat das Problem, ja, also ein mentales Problem, ja, vielleicht hat er da einfach dieses kleine mentale Problem, jetzt wieder die Leiter nach oben steigen zu müssen. Das wird sich natürlich hier in diesem Kampf zeigen. Wenn alles normal läuft, glaube ich, ist das ein Kampf, den Anthony Johnson gewinnen sollte. Aber man darf Jimmy Manua natürlich nicht unterschätzen. Hat bislang nur gegen Alexander Gustafsson verloren. Da sah er nicht so gut aus. Hat viele Knockout-Sieger auf seinem Konto. Ich glaube, der Kampf gegen Blachowicz war seine erste Decision. Genau, ja, seine erste Decision, davor nur Knockouts und ein Submission-Sieg. Also das ist jetzt auch keiner, den man unterschätzen sollte. Gerade wenn es dann natürlich um Striking geht, kann so ein Jimmy Manua Schlag mit Sicherheit dafür sorgen, dass auch ein Anthony Johnson nicht mehr aufstehen kann. Ich glaube, die erste Runde wird ziemlich hitzig. Auf die freue ich mich. Es könnte ein großartiger Kampf werden. So, und jetzt komme ich zu dem Kampf, von dem ich ausgehe, dass der mir jede Menge Schotter bringt. Und zwar Paige VanZant gegen Alex Chambers. Gar keine Frage, auch aus meiner Sicht ist Paige VanZant hier die Favoritin. Einfach, weil sie konditionell mich überzeugt hat in ihren Kämpfen oder vor allem natürlich im Kampf gegen Felice Herrick. Und weil ich auch glaube, dass du in dem Alter, sie ist 21, wirklich Tag für Tag besser werden kannst. Deswegen, gar keine Frage, Paige VanZant ist für mich absolute Favoritin in diesem Kampf gegen Alex Chambers. Aber Alex Chambers hat ein gutes Ground Game, gutes Jiu-Jitsu und ich könnte mir vorstellen, dass da sich eine Tür öffnen könnte für Alex Chambers im Paige VanZant-Kampf. Vor allem, wenn dann Paige VanZant sehr unkontrolliert zu Werke geht. Also es gab ein paar Mal auch die Situation gegen Felice Herrick, wo ich mir so dachte, hey, wenn du da ein geileres Jiu-Jitsu hast, dann hast du hier und da mit Sicherheit mal die Möglichkeit gehabt, Paige VanZant zu submitten. Und es kann natürlich sein, dass sie daran gearbeitet hat und solche Fehler jetzt nicht mehr macht. Aber ich würde euch raten, solltet ihr Sportwetten machen und einen 20er übrig haben, geht doch einfach mal auf Bwin und bietet 20 Euro auf Alex Chambers. Mache ich jetzt gerade hier live, währenddem ich das aufzeichne. Die Quote ist 7,2, also das ist eine Bombenquote. Ihr würdet 136 Euro rauskriegen. Und ich mache das hier, Mensch, jetzt muss ich mich wieder einloggen, das gibt es doch nicht. Und ich mache das hier mal nebenbei, wenn es funktioniert. So, jetzt haben wir es hier, 20 Euro, genau. Also 136,80 würde ich rauskriegen, Wette abschließen. So, ich habe es gemacht, könnt ihr jetzt auch mal machen. Macht mal mit bei Bwin. Also ich könnte mir hier ein Upset vorstellen, aber nur, dass wir uns richtig verstehen, aus meiner Sicht ist definitiv auch hier Paige VanZant klarer Favorit, aber nicht so deutlich, wie die aktuellen Wettquoten das hergeben. Also hier ist ein Upset für mich möglich, wenn ich sogar, zu erwarten ist zu viel gesagt. Man darf auch nicht vergessen, die gute Alex Chambers ist schon 36. Egal, also den 20er, wenn ihr einen übrig habt, dann wettet man drauf. Und wenn ich recht hatte und ihr gewinnt durch meine Idee hier, dann könnt ihr mir ja alle 10 Euro abgeben. Das würde ich gut finden. Paul Felder ist auch zurück auf dieser Card und trifft auf Ross Pearson. Klingt im ersten Moment wie so ein Rehabilitationskampf für den guten Paul Felder, der ja zuletzt gegen Edson Barboza einen absolut krassen Kampf abgeliefert hat, den leider verloren hat. Aber ich glaube, dass die Niederlage ihm gar nicht so sehr geschadet hat. Ich glaube, viele waren beeindruckt von seiner Toughness. Und wie gesagt, es wirkt so, als ob man ihm jetzt Ross Pearson vorsetzt und sagt, hier, den kannst du relativ leicht besiegen. Pearson, der ja auch zuletzt im Juli gegen Evan Dunham nicht die beste Figur machte. Aber gefährlich ist, was Knockouts und so angeht. Das darf man nicht unterschätzen. Ich glaube nicht, dass es ein ganz einfacher Kampf wird für Paul Felder. Aber da lege ich mich fest, er muss Ross Pearson besiegen, wenn er sich weiterhin irgendwie im Gespräch halten will in der Lightweight Division, weil die ist so gut bestückt. Also wenn du dann so einen Typen wie Ross Pearson nicht besiegst, nichts gegen Ross Pearson, aber es ist halt so, dann rutschst du einfach aus einem gewissen Fokus raus, definitiv. Der nächste Kampf ist auch sehr interessant. Francisco Rivera trifft auf John Lineker. Übrigens, John Lineker, da habe ich eine Story für euch. Ihr habt euch bestimmt schon ein paar Mal gefragt, warum heißt eigentlich ein Brasilianer John Lineker? Hat denn seine Mutti mit irgendeinem GI gepimpert oder was war da los? Hier ist die Story dazu. Eigentlich sollte John Lineker nicht John Lineker heißen, sondern Gary Lineker. Weil der Papa von John Lineker hat sich überlegt, er benennt alle seine Söhne nach irgendwelche berühmten Sportler. So heißt zum Beispiel ein Bruder von John Lineker Schumacher. Ja? John Linekers Bruder heißt Schumacher. Und mit Vornamen selbstverständlich, ist ja klar. Und John Lineker sollte eigentlich Gary Lineker heißen. Aber da hat das, ich weiß nicht, Standesamt da in Brasilien gesagt, nee, also Gary Lineker, das geht nicht. Gary haben wir hier nicht in unserer Namensdatabase oder so. Das ist irgendwie, nee, können wir nicht annehmen. Und dann hat der Papa gesagt, na, habt ihr irgendeinen anderen englischen Namen? Und dann haben die gesagt, ja, John hätten wir. Dann haben sie gesagt, naja gut, dann nennen wir ihn einfach John Lineker. Und so heißt er jetzt John Lineker dos Santos de Paula. Und sein Bruder heißt Schumacher dos Santos de Paula. Völlig normale Namen aus meiner Sicht. Also, John Lineker gibt sein Bantamweight-Debüt gegen Francisco Rivera, der einen tollen Kampf gegen Alex Caceres gezeigt hat, endlich mal jemanden ausgenockt hat. Das stimmt ja gar nicht, was ich da sage, endlich mal. Er hat ja schon ein paar Knockout-Siege auf seinem Konto, aber gefühlt hat er eine Ewigkeit keinen mehr ausgenockt. Und wenn ich mir das hier so angucke, hat er ja auch gegen Roy Faber und Mitsugaki verloren und sein letzter Knockout-Sieg liegt also jetzt schon fast 2 Jahre zurück, beziehungsweise im Juni hat er ja dann gegen Alex Caceres einen Knockout gelandet und er trifft jetzt auf John Lineker, der gezwungen wurde, in die Bantamweight Division hochzugehen, weil er immer wieder dieses Gewichtsproblem hatte. Ich bin gespannt, ob John Lineker in der Bantamweight Division ähnlich erfolgreich sein kann wie in der Flyweight Division. Vielleicht kommt es ihm zugute, dass er nicht mehr so viel Weight cutten muss. Also das ist ein Kampf, auf den freue ich mich wirklich, wirklich sehr. Schwer für mich zu sagen, wer hier der Favorit ist. Ich sehe beide relativ gleich auf und es ist halt einfach interessant zu sehen, wie sich John Lineker in der Bantamweight Division schlagen wird. Aber auf diesen Kampf freue ich mich sehr. Ja. Jessica Andrade trifft auf Raquel Pennington. Auch das ist ein Kampf, auf den ich mich sehr freue, weil ich Jessica Andrade auch als mögliche Titelanwärterin bzw. als Titelkampfanwärterin, muss man sagen, sehe, auch wenn sie gegen Marion Renault verloren hat im Februar. Sie hat sich dann den Sieg gegen Sarah Moraes wiedergeholt vor ein paar Monaten. Vor anderthalb Monaten. Am 15. Juli hat sie gegen Sarah Moraes gewonnen. Ich glaube, dass Jessica Andrade jemand ist, die man auf dem Zettel haben muss. Gleiches gilt natürlich für Raquel Pennington. Die hat einen guten Kampf gegen Holly Holm gezeigt, aber wirkt einfach nicht. Sie wirkt halt nicht so, als ob sie da in der UFC ganz oben mitspielen könnte. Hat auch nur einen Rekord von 5-5. Das klingt natürlich nicht allzu gut. Und sollte sie diesen Kampf jetzt hier gegen Jessica Andrade verlieren, davon gehe ich aus, dann glaube ich, dass sie sich erstmal einen neuen Arbeitgeber suchen muss. Ich glaube nicht, dass die UFC sie mit einem Negativrekord behalten wird. Aber interessanter Kampf, auf den ich mich auch freue. Der Rest ist typisches Undercard-Gedöns. Joe Riggs gegen Ron Stallings, ja. Joe Riggs könnte immer interessant werden. Wen haben wir hier noch? Thiago dos Santos e Silva. Auf Clay Gollard trifft der. Oh, wird auch ein Kampf. Gut, der Rest interessiert mich jetzt nicht so sehr, aber insgesamt eine solide Card, die ein bisschen schwächer daherkommt wie die letzten Cards, gar keine Frage. Einfach weil der Main Event nicht so viel hergibt. Aber ich glaube, dass uns das Event am Sonntag, beziehungsweise am, wann auch immer ihr das dann halt guckt, uns ein paar schöne Stunden bescheren könnte. Zum Schluss noch eine kurze Frage, die mir jetzt gerade eben noch auf Twitter zugetragen wurde. Und zwar fragt der Patrick, ist UFC 194 die tiefste Card aller Zeiten in Bezug auf Bedeutung für Divisions und Kämpfe, und unterhaltsame Kämpfe etc.? Ja, ist eigentlich jetzt aus dem Moment heraus natürlich mit einem Ja zu beantworten. Aber, muss ich gleich wieder relativieren, ich müsste natürlich jetzt jede Card durchgehen und die dann auch noch zeitlich so ein bisschen abgleichen, um das einschätzen zu können. Wenn ich mir das jetzt hier so angucke, Josia Aldo, Conor McGregor, Chris Weidman gegen Luke Rockeholde, Jacare gegen Joel Romero, Tisha Torres gegen Michelle Waterson, Wadi Alves gegen Colby Covington, Kurt McGee, gut, Kurt McGee gegen Marcio Alexander Jr. ist jetzt mit Sicherheit nicht richtungsweisend für irgendwelche Divisions, John McDessie gegen Yancy Medeiros, Leandro Santos gegen Kevin Lee, Joe Proctor gegen Magomedov, Mustafev, Max Holloway gegen Jeremy Stevens und Uriah Faber gegen Frankie Saenz. Ja, das sind alles wirklich Kämpfe. Also viele Kämpfe da von dieser Card könnten Fight Nights Headline, definitiv. Ob sie tiefste Card ist, ich glaube, da muss ich mir bis Dienstag Zeit lassen, um andere Cards damit nochmal zu vergleichen. Ich würde so aus dem Bauch heraus sagen, ja. Auf jeden Fall ist es nicht die schlechteste Card. So kann man es im Endeffekt zusammenfassen. Gut, das war's für heute. Ach, guck mal, bin ich doch wieder unter 40 Minuten geblieben. Das ist doch gar nicht schlecht. Ich will ja euch auch nicht hier wieder immer so 50, 60 Minuten Sendungen aufs Auge drücken. Außerdem könnte es gut sein, dass ich dann mal irgendwie an Luftmangel sterbe, währenddem ich diese Sendungen aufnehme. Denn das geht schon ganz schön auf die Pumpe, wenn die hier 40 Minuten Monolog hältst. So, das war's. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Viel Spaß mit UFC 191 und wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dann, tschüss.